seid ihr verstockten Sünder. Ein Tag bricht an, vor dem sich niemand bergen kann. Er eilt mit dir zum strengen Rechte, o sündliches Geschlecht, zum ewigen Herzeleide. Doch euch erwählte Gottes Kind, ist ihr ein Anfang wahrer Freude. Der Heiland holet euch, wenn alles fällt und bricht. Sein erhöhtes Angesicht, drum saget nicht.